Dass sich akustische Gitarren und Computer nicht ausschließen, beweisen die englischen Tongue. So kunstvoll, wie hier Folk und Computerschnitt zusammenkommen, das ist schon fast Trendsetting. Ich denke, dass immer mehr Künstler die Möglichkeiten wahrnehmen werden, die in der vorsichtigen Nachbearbeitung von akustischen Instrumenten im Computer möglich sind. Hörten Tongue mit dem Stück Woodcat. Zurück zu Conrad Lambert alias Merz, der hat auf seinem Album Love Heart vorgemacht, dass sich feinsinnige Elektronik und akustische Balladen überhaupt nicht ausschließen und hat in diesem Jahr für mich eins der interessantesten Alben bis jetzt veröffentlicht. Hören wir Merz mit dem Stück Love Heart.